haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Mord auf CD. Erster Teil. Der Tag begann mit einer Nachbarin, die lauthals um Hilfe schrie, weil sie in ihrer Küche eine tote Maus entdeckt hatte. Ich entsorgte die Maus in eine Plastiktüte und die Nachbarin bot mir starken Kaffee und einen Blick unter ihren Morgenrock an. Ich trank den Kaffee, hielt mich aber ansonsten zurück, da ich um 10 eine Verabredung hatte. Herr Langenecker machte sich Sorgen. Ich bin bestohlen worden. Von meiner eigenen Frau. Genau genommen ist sie nicht mehr meine Frau, aber dazu später. Sie hat eine CD gestohlen. Das ist verwerflich, dreist und unerhört. Was für eine CD ist das? Britney Spears oder die drei Tenöre? Auf der CD sind alle meine Daten. Gesungen von Madonna. Die CD ist eine CD-ROM. Ein Backup all meiner Dateien auf dem Computer. Alles unverschlüsselt. Und was kann Ihre Ex-Frau damit anfangen? Sie hat damit Einblick in all meine Briefe, meine Geschäfte, meine Einnahmen und Ausgaben. Und Sie befürchten, dass Ihre Ex-Frau Sie beim Steueramt anzeigt? Nicht nur das. Ich möchte in die Politik einsteigen. Lokalpolitik. Da kann ich mir keine Skandale leisten. Damit kommen wir der Sache schon näher. Auf der CD-ROM sind also auch Skandale zu finden. Das muss unter uns bleiben. Meine Nachbarin. Nackt auf CD-ROM? Nein, nicht nackt. Sie trägt eine Küchenschürze. Sie haben Ihre Nachbarin beim Kochen fotografiert? Sozusagen. Ein Hobby von mir. Ganz privat. Geht niemanden etwas an. Auch nicht meine Ex-Frau. Setzen Sie sie unter Druck. Sie muss die CD-ROM rausrücken. Er reichte mir einen Umschlag, in dem neben der Adresse seiner Ex-Frau auch ein Bündel 20-Franken-Noten steckte. Ich zählte nach und sagte Herrn Langenecker, dass ich damit genau einen Tag lang für ihn arbeiten würde. Er nickte und lächelte. Ein Lächeln, das auf jede Plakatwand gepasst hätte. Frau Langenecker lächelte nicht, als ich in ihrem kleinen Wohnzimmer stand. Das ist absurd. Tobias engagiert einen Privatdetektiv, weil er glaubt, dass ich ihm eine CD geklaut habe? Genau genommen eine CD-ROM mit Computerdaten drauf. Was soll ich damit? Ich besitze keinen Computer. Sie waren gestern in der Wohnung. Na und? Ich besitze noch immer einen Schlüssel. Wollte ein paar Bücher abholen, gute Bücher. Habe jetzt endlich Zeit, mehr Bücher zu lesen. Mit Männern, die nicht mindestens 3 Bücher im Monat lesen, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Hier. Was soll ich damit? Das sind die Schlüssel zu seiner Wohnung. Haustüre, Wohnungstüre, Keller. Briefkastenschlüssel habe ich verlegt. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und die beiden Koffer da, die können Sie auch gleich mitnehmen. Das sind ja Riesendinger. Ich will das Zeug nicht mehr. Darf ich mich in Ihrer Wohnung ein wenig umsehen? Meinetwegen. Aber Sie werden nichts finden. Tobias ist hysterisch, war immer schon hysterisch. Zu viel Milch. Trinkt mehr als 1 Liter pro Tag. Männer sollten keine Milch trinken. Mit Männern, die Milch trinken, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Sie fragte mich nach meinem Milchkonsum, während ich mich in ihrer Wohnung umsah. Ich beobachtete Frau Langeneggers Reaktion, wenn ich mich einem Möbelstück näherte. Doch die ganze Aktion schien sie zu langweilen. Als ich mich verabschiedete, stellte sie mir die beiden Koffer vor die Füße. Sie waren ziemlich schwer und ziemlich unförmig. Nach ein paar hundert Metern musste ich die erste Pause einlegen. Dabei beobachtete ich einen Mann, der einen Abfallsack aus einem Container hob. Was schauen Sie so blöd? Nehmen Sie Ihre Koffer und verschwinden Sie. Wenn Sie mir tragen helfen, lade ich Sie zu einem Mittagessen ein. Sehe ich so aus, als ob ich mir kein Mittagessen leisten könnte? Und weshalb wühlen Sie im Abfall anderer Leute? Ich wühle nicht. Ich nehme lediglich einen Abfallsack mit nach Hause. Sie sind doch nicht etwa von der Abfallpolizei. Müll hat mich schon immer interessiert. Wenn Sie etwas über die Menschen erfahren möchten, dann müssen Sie sich den Müll anschauen, den Sie wegwerfen. Ganz nach dem Motto, zeige mir deinen Müll und ich sage dir, was du letzte Woche gegessen hast. Ich nenne mich Müllologe. Das macht die Sache auch nicht appetitlicher. Ich werde jetzt diesen Müllsack mit nach Hause nehmen und Sie werden mich nicht daran hindern. Der Mann streckte mir seinen Zeigefinger drohend entgegen. Ich ging mit den beiden Koffern bis zur nächsten Straßenbahnhaltestelle und wartete. Lange. Sehr lange. Ein Fahrleitungsdefekt führte dazu, dass ich die beiden Koffer in einen überfüllten Bus schleppen musste, was die anderen Passagiere gequält lächeln ließ. Als ich vor der Wohnung meines Klienten eintraf, sah ich, dass er Besuch hatte. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist erstochen worden. Tobias Langenegger. Wollten Sie mit ihm in die Ferien fahren, Maloney? Die Koffer hat mir seine Ex-Frau in die Hand gedrückt. Machen Sie Botengänge zwischen verkrachten Ehepaaren? Ich dachte immer, dass man nicht noch weiter sinken könne, Maloney. Sie aber schaffen das. Kann ich mir die Leiche ansehen? Aber nur, wenn Sie die beiden Koffer öffnen. Vielleicht enthalten die Koffer Beweismaterial. 1000 Messer oder blutgetränkte Kleidungsstücke? Vielleicht sollten wir Spezialisten kommen lassen. Das ist nicht nötig, die Koffer sind nicht abgeschlossen. Aber verdächtig, Maloney. Ich glaube kaum, dass wir gefährdet sind. Kleider, ist das alles? Keine Blutflecken, keine Knochen oder andere Körperteile. Küchenschürzen. 2 Koffer voll Küchenschürzen. Ein Hobby von Herrn Langenegger. Seit wann sind Küchenschürzen ein Hobby? Hat er die selber gemacht? Das ist verwirrend, Maloney. Da brauchen wir Spezialisten. Er nahm sein Handy und erkundigte sich auf dem Präsidium nach einem Spezialisten für Küchenschürzen. Ich schaute mir derweil meinen Klienten an. Er lag auf dem Bauch und sein Rücken war voller Einstichstellen. In der Küche saß eine schwarzhaarige Frau, deren Make-up unter den Tränen litt, die sie gerade vergossen hatte. Sie trank in großen Schlucken aus einem Glas Wein und wollte sich nachgießen, was eine Polizistin aber verhinderte. Zusammen mit dem ermittelnden Beamten setzte ich mich zu der Frau an den Küchentisch. Das ist Frau Stella Corradi. Ich bin Stella Corradi. Sie hat die Leiche entdeckt. Ich habe die Leiche entdeckt. Ist eine Nachbarin. Ich bin eine Nachbarin. Und ich dachte schon, Sie seien ein Papagei, der dem Zoo entflogen ist. Frau Corradi steht unter Schock. Ich stehe unter Schock. Sind Sie die Frau in der Küchenschürze? Sie haben die Fotos gesehen? Was für Fotos? Was für eine Küchenschürze? Meinen Sie etwa die Küchenschürzen in den beiden Koffern? Herr Langenegger hatte ein Hobby. Er fotografierte gerne Frauen in Küchenschürzen. Er hat mich dazu überredet. Ich habe einen künstlerischen Anspruch. Es werden tolle Fotos. Ich weiß nicht. In der Küchenschürze? Wirkt das nicht etwas wider? Im Gegenteil, im Gegenteil. Die Küchenschürze macht es erst richtig verrucht. Wenn du ein Lackröckchen trägst und nichts darunter, dann ist das billig, weil absehbar. Eine Küchenschürze und nichts darunter ist hingegen hocherotisch. Kann ich so berühmt werden? Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Kunst, dass ein Modell berühmter wird als der Künstler. Und weshalb malst du mich nicht? Weil ich nicht malen kann. Und wer sagt mir, dass du fotografieren kannst? Ich habe beim Fotowettbewerb des Aargauer Fotoclubs doppelt belichtet den 3. Platz belegt. Stell dir vor, du wirst auf der ganzen Welt zu sehen sein. Dutzende von Fotobüchern, Ausstellungen. Auch in Paris? Natürlich, natürlich. Vor allem in Paris. Die Franzosen sind ganz wild auf Fotos nackter Frauen, die Küchenschürzen tragen. Und Sie haben ihm diesen Unsinn geglaubt? Er hat mir Bücher gezeigt, in denen ähnliche Fotos zu sehen waren. Von Frauen in Küchenschürzen? War das der Katalog einer Firma, die Küchen einrichtet? Ich habe das alles bereut. Es war ein Fehler. Ich wollte mit ihm sprechen, ihn darum bitten, dass er die Fotos vernichtet. Haben Sie die CD-ROM gestohlen? Was soll das jetzt schon wieder, Maloney? Was für eine CD-ROM? Herr Langenegger hat die Fotos digital auf seinem Computer gespeichert. Davon weiß ich nichts und davon verstehe ich nichts. Ich wollte lediglich mit ihm sprechen, aber da war er schon tot. Sie haben einen Schlüssel zur Wohnung des Toten. Es reicht, Maloney! Jetzt stelle ich die Fragen. Haben Sie einen Schlüssel zum Toten? Zur toten Wohnung. Egal. Haben Sie einen Schlüssel, Frau Corradi? Wir waren eine Zeit lang intim. Intim? Ohne Küchenschürze? Er wollte, dass ich sie anbehielt. Ich glaube Ihnen kein Wort. Im Namen der Fluchtgefahr, Sie sind verhaftet. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Das hat doch keinen Sinn. Sie machen sich nur unglücklich. Wenn Sie sich gegen Ihr Schicksal stemmen, geschieht Ihnen das Gleiche wie mit Philipp Maloney. Sie werden in Ihrem Leben scheitern und sich nach einem Dienstreglement sehnen. Ich gehe jetzt und niemand wird mich aufhalten. Frau Corradi hielt die zerbrochene Weinflasche wie einen Kurzdegen in ihrer Hand. Niemand versuchte, sie aufzuhalten. Als sie gegangen war, gab der Polizist an die Zentrale einen Fahndungsaufruf durch. Ich genehmigte mir unterwegs zu Frau Langenegger einen Whisky. Sehr betrübt schien die Ex nicht zu sein. Bei seinen dubiosen Geschäften musste man damit rechnen. Was genau hat Ihr Mann gearbeitet? Mein Mann hat sich ein Leben lang mit Müll beschäftigt. Sondermüll war seine Spezialität. Das heißt, dass nicht alle seine Geschäfte legal waren? Genaueres weiß ich nicht. Mit Männern, die mit Müll arbeiten, will ich nichts mehr zu tun haben. Könnte genaueres auf dieser CD-ROM sein? Schon möglich. Aber ich sagte Ihnen doch schon, dass ich davon nichts verstehe. Und was ist mit den Küchenschürzen? Das ist peinlich. Darüber möchte ich nicht sprechen. Sie mussten jeweils eine Küchenschürze tragen, wenn Sie mit ihm ins Bett gingen. Als er mich kennenlernte, da trug ich eine Küchenschürze. Damals ahnte ich nicht, dass er sich nur deswegen in mich verliebt hatte. Er war total auf Küchenschürzen fixiert. Mit Männern, die auf Küchenschürzen stehen, will ich nichts mehr zu tun haben. Frau Langenecker hatte für die Tatzeit ein Alibi. Ich war bei ihr und das ist so ziemlich das beste Alibi, das ich mir vorstellen kann. Alibi da ist bei Frau Corradi aus. Sie hatte kein Alibi und befand sich auf der Flucht. Als ich mich in den Bars in der Umgebung ihrer Wohnung umsah, stieß ich schon bald auf die schöne Nachbarin. Wenn man sich versteckt, soll man sich da verstecken, wo einen niemand vermutet. Am besten bei sich zu Hause. Und weshalb sind Sie jetzt hier, in dieser Bar? Weil meine Wohnung von zwei Polizisten beobachtet wird. Die Polizei hält Sie für die Täterin. Ich bin nicht deswegen geflohen. Ich bin schwanger. Das kann vorkommen. Mein Freund ist illegal in der Schweiz. Verstehe. Sie verstecken ihn? Die würden ihn sofort verhaften und abschieben. Wenn wir schon bei der Beichte angelangt sind, dann könnten Sie mir auch noch erzählen, weshalb Sie mit Langenegger sprechen wollten. Das habe ich alles schon der Polizei erzählt. Und mir erzählen Sie jetzt die ungeschminkte Wahrheit. Okay. Er hat mir gesagt, dass er die Fotos in Russland verkaufen könne. Und das wollten Sie nicht. Was denken Sie denn? Plötzlich tauchen die Fotos auf dem Internet auf. Wie soll ich das meinem Kind erklären? Wir bestellten uns etwas Hochprozentiges und sie fragte mich, ob ich die Polizei verständigen würde. Ich sagte, dass ich nach Mitternacht aus Prinzip nicht mehr mit der Polizei telefonieren würde. Sie gab mir einen Kuss, der feucht und vielversprechend war. Als ich wieder in meinem Büro war, dachte ich an den toten Langenecker, die Küchenschürzen und die vielen Tassen, die ungewaschen herumstanden. Zusammen mit der Ex-Frau des Toten schaute ich mich in der Wohnung um. Es sah nicht nach einem Einbruch oder Raubüberfall aus. Wenn der oder die Täter etwas in der Wohnung mitlaufen ließen, dann wussten sie genau, wo was zu holen war. Es fehlt nichts, wenigstens nichts Auffälliges. Tobias hat in fast alle seine Jacken einen 100-Franken-Schein gesteckt für Notfälle. Das Geld ist noch da. Da bleibt es vorläufig auch. Er schuldet mir noch Geld. Haben Sie das schriftlich? Mit Männern, die immer alles schriftlich wollen, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Vielleicht sollten wir uns auf der Festplatte seines Computers umschauen. Könnte sein, dass wir da ein Motiv finden. Eine nackte Frau? Sie wissen davon? Er hat mir erzählt, dass er sich verliebt hat. In Stella Corradi? Er hat mir die Dame nicht vorgestellt. Stella Corradi? Die wohnt doch hier im Haus. Wollen Sie nicht öffnen? Das ist sicher die Polizei. Die klingeln nicht. Die schießen gleich. Und wenn das der Mörder ist, der etwas vergessen hat? Ich lächelte und zeigte zur Tür. Frau Langenegger schaute durch den Spion, atmete erleichtert auf und öffnete die Tür. Eine ältere Frau schaute sich neugierig im Flur um und musterte mich argwöhnisch. Ist Herr Langenecker nicht da? Wer sind Sie und was wollen Sie von Herrn Langenecker? Das geht Sie nichts an. Tobias Langenecker ist tot. Tot? Hatte er einen Unfall? Er ist ermordet worden, hier in der Wohnung. Das ist ja schrecklich. Wie gut haben Sie Herrn Langenecker gekannt? Ich habe für ihn gearbeitet. Als Lastwagenfahrerin? Ich habe für ihn geputzt. Sie sind die Putzfrau. Und weshalb liegt überall Staub auf dem Möbel? Ich bin eine gute Putzfrau. Als ich noch hier wohnte, war es sauberer. Es erstaunt mich nicht, dass sich Männer von Frauen wie Ihnen trennen. Das geht Sie nichts an. Ich bin seit 40 Jahren verheiratet. Vielleicht sollten wir uns über wichtigere Dinge unterhalten. Wie heißen Sie? Und wann waren Sie das letzte Mal hier in der Wohnung? Ella Baumann. Vor einer Woche. Mit Frauen, die nicht putzen können, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Sie ging an uns vorbei, verließ die Wohnung und schmetterte die Tür hinter sich zu. Frau Baumann ging ebenfalls und ich folgte ihr. Die Putzfrau wurde abgeholt. Am Steuer erkannte ich jenen Mann, der gerne im Abfall anderer Leute wühlte. Ich notierte mir die Autonummer und bestieg einen Bus. Eine Stunde später stand ich zusammen mit dem Auge des Gesetzes in einer schmucken Vorstadtgegend. Na, Maloney, was wollen Sie mir heute Schönes zeigen? Häuser und Wohnungen, die Sie sich nie werden leisten können. In dem Haus da drüben leben Herr und Frau Baumann. Das ist bemerkenswert. Wie viele Wochen haben Sie benötigt, um das herauszufinden? Herr Baumann hat ein seltsames Hobby. Lassen Sie mich raten. Er läuft gerne nackt in einer Küchenschürze rum. Er wühlt im Abfall anderer Leute. Das ist interessant, war Herr Baumann früher Privatdetektiv. Die enden nämlich alle so. Hier, in dieser Gegend? Das muss nichts heißen. Vielleicht sind diese Baumanns hoch verschuldet. Das, was wir hier sehen, Maloney, das ist der Schein. Er schritt voran und klingelte an der Haustüre der Baumanns. Die beiden saßen einträchtig nebeneinander auf dem Sofa, als ihnen der Polizist ihre Rechte vorlas. Sie haben das Recht, die Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit, sofern Sie sich noch daran erinnern und geistig in der Lage sind, diese Wahrheit in sinnvolle Sätze zu packen. Sie haben aber auch das Recht zu schweigen und die nächsten 30 Jahre hinter Gittern zu verbringen. Er übertreibt maßlos. Es werden höchstens 20 Jahre sein, vermutlich sogar nur 15. Einschüchterung ist der erste Schritt zum Geständnis. Sie werden sehen, Maloney, es funktioniert. Herr Baumann, gestehen Sie! Es ist nur ein Hobby von mir. Mord ist Ihr Hobby? Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Ich mag es, in fremden Müllsäcken zu wühlen, Entdeckungen zu machen. Seit ich einen Computer besitze, interessieren mich vor allem Disketten. Und CD-ROMs? Genau. Die Leute machen Backups und schmeißen alles irgendwann weg in den Müll. Da sind dann alle ihre Dateien drauf, ihre Briefe, ihre Rechnungen, manchmal sogar die Codes für das Internetbanking. Und das haben sie ausgenutzt, um sich zu bereichern. Und was ist mit dem Mord? Ist er auch auf CD gespeichert? Mit Mord habe ich nichts zu tun. Ich gebe zu, ich habe ab und zu Geld transferiert. Kleinere Summen, sodass es kaum auffällt. 100 Franken, 500 Franken, 1000 Franken. Je höher der Kontostand, umso größere Beträge habe ich auf unser Konto überweisen lassen. Und wie oft haben Sie das gemacht? Und nicht oft. Vielleicht 10-mal. Die wirklich guten Geschäfte macht man nicht mit solchen Überweisungen. Manchmal sind auf diesen Computer-Backups Dateien zu finden, die viel mehr Geld wert sind. Zum Beispiel Liebesbriefe und unanständige Fotos. Wir haben für die CDs und Disketten lediglich einen Finderlohn verlangt. Nie mehr als 5.000 Franken. 5.000 Franken für eine CD-ROM, die Sie aus dem Müll gefischt haben? Ja, was kann ich dafür, wenn die Leute wertvolle Dateien einfach wegwerfen? Und Sie, Frau Baumann, haben in Herrn Langeneggers Wohnung eine CD-ROM mitlaufen lassen? Die lag herum? Ich dachte, er wollte sie wegwerfen. Gemeinsam haben Sie Herrn Langenegger erpresst. Jetzt bin ich an der Reihe, Maloney. Sie haben Herrn Langenegger ermordet. Wo ist die Tatwaffe? Ich habe nichts mit dem Mord zu tun. Ich hatte die CD-ROM heute dabei. Ich wollte mit ihm sprechen über den Finderlohn. Das ist die Wahrheit. Meine Frau trägt keine Messer auf sich. Und wer ist der Mörder? Wenn nicht Ihre Frau. Die Nachbarin von Herrn Langenegger. Stella Corradi? Letzte Woche hatten die beiden einen heftigen Streit. Ich will das Kind nicht. Aber es ist unser Kind. Mütter sind unerotisch. Aber ich Kind. Unter eine Küchenschürze tragen. Das löscht mir ab. Das geht nicht. Mit Müttern konnte ich noch nie etwas anfangen. Ich werde nicht abtreiben. Und ob du das wirst? Du kannst mich nicht dazu zwingen. Ich werde die Fotos auf dem Internet veröffentlichen. Alle. Willst du das deinem Kinde zumuten? Du bist ein Schwein. Sie heulte und ging. Das ist ein Motiv, ein gutes Motiv. Damit sind wir aus dem Schneider. Das haben Sie sich so gedacht. Diebstahl, Betrug, Erpressung, das reicht für ein paar Jahre Gefängnis. Wenn das so ist, werde ich nicht vor Gericht aussagen. Sie wollen nicht gegen Frau Corradi aussagen? Dann werden wir die Dame so lange verhören, bis sie Zwillinge kriegt. Frau Corradi kriegte keine Zwillinge, aber die Geburt ihres Sohnes fand trotzdem im Gefängnis statt. Sie gab zu, Herrn Langenegger mit einem Küchenmesser erstochen zu haben. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Mord auf CD, dritter und letzter Teil.